Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Wir haben heute eine Programmänderung. Die Hörer, die sich an unserem Programmheft orientiert haben und auf die Produktion Nacht über Dublin nach dem Ulysses von James Joyce in der Bearbeitung von Hans Magnus Enzensberger warten, müssen wir leider enttäuschen. Diese historische Produktion von 1960 wurde aus inhaltlichen Gründen von den Joyce-Erben zur Ausstrahlung untersagt. Deshalb wiederholen wir heute Extraordinary, Stille, Ce Soir, das mit dem Grand Prix Marculic 2006 ausgezeichnete Hörstück über den irischen Schriftsteller Samuel Beckett. Es erinnern sich Freunde und Weggefährten aus Dublin, London, Paris und Berlin. Extraordinäre Silence. Ungewöhnliche Stille heute Abend. Platform 12, Order 1701, Southern Service to Epsom Downs, via Norbury. Calling at Battersea Park, Clapham Junction, Wandsworth Common, Balham, via Norbury. Im Himmel, der das Licht am klarsten weist, habe ich geweilt. Und Dinge sah ich viele, die widersagt kein heimgekehrter Geist. Denn unser Intellekt, wenn seinem Ziele er näher kommt, dringt dann in Tiefen ein, wohin Erinnerung folgt nicht seinem Kiele. Ich weiß nicht mehr, wie auf ihn ich stieß. War ich zu der Zeit so schlafbenommen, zu der die wahre Straße ich verließ? Na, als ich ihn getroffen habe, habe ich gewusst, dass ich jemanden treffe, der einmal in 500 Jahren wahrscheinlich auf der Erde erscheint. So bist du denn Vergil? Und jener Bronn? Erwidert ich mit scheuem Angesicht, aus dem des Wortes breiter Strom geronnen. Du? Den ich als den Herrn und Meister ehre, du bist es ganz allein, bei dem ich fand den schönen Stil, der mir gewann viel Ehre. Dante war für ihn das der Wichtigste. Dante studiert sein ganzes Leben. Und sein Italienisch war perfekt. Er hat ihn studiert, nicht? Es ist wie Dante über Vergilius schreibt. Nicht? Aber ich bin nicht Dante. Jetzt ziemt zu gehen auf eine andere Reise. So sprach auf meine Tränen hin der Geist. Willst heilend fliehen, du diesem wilden Kreise? Am besten scheint es mir an deiner Stelle, dass du mir folgst. Ich will dein Führer sein und mit dir wandern durch die ewige Schwelle. Dort wirst du hören der Verzweiflung Pein und sehen, wie sich der Vorzeit Geister quälen, so dass sie nach dem zweiten Tode schreien. Shall we go on backwards now a little? Beckett was born in County Dublin. In yes. Fox Rock, a little village outside Dublin. Were you forward and I back? On the 13th of April, Good Friday, 1906. Samuel Beckett, geboren am Karfreitag, 13. April 1906. There was even doubt about the birth. Well, because a mistake. Es gab Zweifel am genauen Geburtsdatum. But it's characteristic, isn't it, that there was even doubt about when he was born. Wie charakteristisch für diesen Mann. So much did this man become a man of mystery. Vorhang. Next. wenn es kein Mord war, war es Lebkuchen. Nicht nur I say I. Ohne es zu glauben. Appelez ça des questions, des hypothèses. Hypotheses, call them that. Keep allez going, going on. Ça, allez. Call that going, appelez call that on. Fortschreiten. Sowas schreiten zu nennen. Sowas fortzunennen. Sollte ich eines Tages... Jetzt geht's los. Einfach da geblieben sein. Wo? Statt einer alten Gewohnheit folgend auszugehen. Um Tag und Nacht möglichst weit von mir zu verbringen. Es war nicht weit. Vielleicht hatte ich es so begonnen. Ich würde mir keine Fragen stellen. Man meint, sich nur auszuruhen, um danach besser handeln zu können. Oder ohne Hintergedanken. Und siehe da, nach kurzer Zeit ist es einem unmöglich, jemals wieder etwas zu tun. Nicht so wichtig, wie es dazu kam. Es sagen, ohne zu wissen, was. Feierte das verhängnisvolle Geschehen des jeder letzten Jahre ruhig in der Mainstube. Kannst du deine Notizen auf die Rückseite des Briefumschlags. »39 Jahre heute. Kerngesund. Wie eine Eiche. Abgesehen von meiner alten Schwäche. Und intellektuell höchstwahrscheinlich auf dem Kamm der Welle.« »Ich scheine zu sprechen. Es ist nicht ich. Über mich. Es ist nicht über mich. Diese wenigen allgemeinen Bemerkungen, um zu beginnen. Was tun? Werde ich tun?« Was soll ich tun? In meiner Lage? Wie verfahren? Es scheint eine Tatsache zu sein, wenn man in meiner Lage noch von Tatsachen sprechen kann, dass ich nicht nur über Dinge zu sprechen habe, über die ich nicht sprechen kann, sondern auch, was noch interessanter ist, dass ich, ich weiß nicht mehr, das macht nichts. No matter. Ich bin jedoch genötigt zu sprechen. Ich werde nie schweigen. Je ne me tairai jamais. Je ne me tairai jamais. Ni. Never. I don't think anybody who's written about him has actually understood him. Keiner, der je über Beckett geschrieben hat, hat ihn wirklich verstanden. My name is Barbara Bray. I've lived in Paris for about 40 years, ever since I left the BBC. Because he was a very, very rare person indeed. Er war eine außergewöhnliche Persönlichkeit. You have to share something of the poet or the writer's imagination and seine Kreativität, outlook, seine Poesie, and Philosophie und Seele. And philosophy and soul, really. Das neue Licht über meinem Tisch ist eine große Verbesserung. Bei all der Dunkelheit um mich herum fühle ich mich weniger allein. The first thing that he said to me was he had always seen his Beckett work trennte Leben und as being Werk quite separate from his life. My name is James Nolson. I guess I would be considered to be a Beckett scholar. I mean, it's perhaps worth saying that I'm the same person who in his in seinen Vorlesungen behauptete er früher, die Biografie des Autors hilft nur wenig, ein Stück wie Warten auf Godot zu verstehen. Biography will not help us at all to understand this strange enigmatic play. And I found that increasingly I was getting surprised as a Beckett scholar. Inzwischen weiß er, wie viel von Becketts Leben in seinem Werk zu finden ist. Das Stück, das letzte Band, ist in vieler Hinsicht autobiografisch. It's a play which I think is so autobiographical in many ways. Gern stehe ich auf, gehe darin umher und dann wieder zurück zu mir. I think usually that you always in seinen Texten wird viel angedeutet und dem Leser oder Betrachter überlassen. that leaves a lot of work for you to do. And I've always stressed in my own writing about Happy Days or Krapp's Last Tape or Godot that it operates first. Die Stücke sprechen einen zunächst menschlich an. Erst später erkennt man ihre Komplexität und Dichte. Jeden Tag streben, eines Tages zu leben. Eines Tages bedauert man das Geborensein dann. Un jour d'être né. Sie kochen aus allen Gruppen. Ist dir ein Schuss lieber? Sagte Belacqua. Oder Gift? Wenn Ersteres, hast du Sonderwünsche ins Herz, die Schläfe. Wenn Letzteres... Er reichte ihr die Tasche. Bitte bediene dich. Ruby gab sie ihm zurück. Laden, ordnete sie an. Industriebarone, sagte Belacqua und legte die Patrone ein. Jagen sich fast alle eine Kugel durch den Kopf. Wir sterben nicht im strengen Sinn zusammen, Liebling. Maunste Ruby. Oder? Leider, sagte Belacqua. Kann man nicht alles haben. Aber ein paar Minuten. Dabei wurde ausgiebig mit der Pistole gefuchtelt. Bis ein Ei weich gekocht ist. Was ist das schon gemessen an der Ewigkeit? Trotzdem, sagte Ruby. Es wäre doch recht hübsch gewesen, gemeinsam abzutreten. Die Frage des Vortritts, sagte Belacqua wie von einer Tribüne herab, bleibt stets neu zu lösen, wie auch sogar zwischen Napoleon und dem Papst. Der Papst, der pupst, deklamierte Ruby. Und weggeweht ist ihre Sünd. Wir sind wie Zwillingskinder, sagte Belacqua. Im Wald verirrt. Höhnte Ruby. Der Sanduhr ausgeliefert. Sie ist zu eng, um uns Arm in Arm hindurchzulassen. Als gäbe es nur die eine auf der Welt, sagte Ruby. Pah! Zufällig schmachten wir in derselben, sagte Belacqua. Das ist der Haken. Nun, es ist Nebensache, sagte Ruby. Jedenfalls Ladies first. Wie du meinst, sagte Belacqua. Ich bin der bessere Schütze. Aber Ruby, anstatt den Busen zu entblößen oder den Kopf zur Zerschmetterung hinzuhalten, goss sich zu trinken ein. Belacqua wurde von Zorn gepackt. Obwohl Ruby nach dem Genuss von Whisky in aller Regel in den Wolken schwebte, verfehlte er seine Wirkung bei der jetzigen Gelegenheit. Kaum überraschend, wenn man deren sehr eigene Natur bedenkt. Zu ihrer Verblüffung ging jetzt der Revolver los. Zum Glück passierte nichts. Die Kugel fiel in eine Terra, weiß Gott wo. Doch glaubte sie eine geschlagene Minute lang, sie wäre totgeschossen. Eine verstörte Stille, in deren leerer Mitte sich ihre Augen trafen, folgte auf den Knall. Der Finger Gottes, flüsterte Belacqua. He loved Belacqua in the... Oh yes, Belacqua ist eine zentrale Figur in Beckett. I think it was a mixture of things in Dante. Viele Aspekte interessierten Beckett an Dante Alighieri, als Schüler und Gelehrter. Er hat Archetypen, die aus Dante stammen, in seinen Schreiben. Können wir jetzt ein wenig rückwärts gehen? Oh, you rückwärts? Yeah. Oder du vorwärts und perfect rückwärts? Das ideale Paar, wie Dantes Verdammte. Then you have Beckett, the future writer, the one who can see how this figure Belacqua, who he adopts, Beckett übernimmt aus der göttlichen Komödie von Dante die Figur des Belacqua, der träge, faule Belacqua, der im Fegefeuer zusammengekauert wartet und seine Chance zur Flucht verpasst. Seine Smerry war bleich, bleich wie Pluto und zur Erde hingebeugt. Sie saß da, zusammengekauert auf dem Bett, die Beine an den Knien abgeknickt, Schenkel und Bauch durch die Erschlaffung des Rumpfs in ihrer Massigkeit gemildert, ihr Schoß voller Hände. I think creative writers are like bees. They don't. Schriftsteller sind wie Bienen. Nectar from this flower. Sie suchen sich ihren Nektar, wo immer sie ihn finden können. Wherever they can, wherever they can, whenever they can. But I think it was above all. Dieses bedeutende Gedicht europäischer Kultur faszinierte ihn. Eine Welt, in die er sich versenken konnte. Inspiration für seine Vision. Posta sola soletta. wie der Löwengeist des hochberühmten Troubadours, tutta a se romita. So traurig und still war sie gewesen, ohne Glieder oder Zitzen, in einer großen Leibesstille an jenem Sommerabend auf der grünen Insel, als sie erstmals seine Seele aus den Angeln hob. So ruhvoll wie ein Baum, Säule der Ruhe. Pinus puella quondam fuit. Fuit leider. So hätte er sie immer haben wollen, versunken wie der Geist eines Troubadours, keinen Schatten werfend, selbst ein Schatten. Brought up in a very respectable bourgeois house. Aufgewachsen in einem gutbürgerlichen Haus, war Beckett dennoch auf den Boulevards, in den Bistros und Bordellen von Paris heimisch. Man sollte nicht denken, Beckett sei wie seine Stücke gewesen. Der Schauspieler Jean Martin. Beckett machte sich oft über sich selbst lustig. Sie lag auf den Planken, ausgestreckt, mit den Händen unter dem Kopf und geschlossenen Augen. Ich bat sie, mich anzuschauen, und nach einem Moment tat sie es. Aber ihre Augen waren nur Schlitze, der grellen Sonne wegen. He was very, very beautiful. Er war ein wunderschöner Mensch. He was like a person who was made of different materials from everybody else. As soon as you saw him, he looked like another sort of being. Ein besonderes Wesen. It wasn't just I who thought that. Well, he wasn't Paul Newman, you know. So in that way, he wasn't particularly attractive, but he had the most marvelous eyes. He had pale, blue, transparent. Er hatte die schönsten hellblauen Augen, die durch einen hindurchblicken konnten. They were not afraid of fixing you, you know. You felt you could see straight through them, or I felt he could see straight through me, which of course he could. Die englische Schauspielerin Billie Whitelaw. I don't think he felt that fidelity was necessarily sexual fidelity. Treue bedeutete für Beckett nicht sexuelle Treue. To his wife, Suzanne. Susanne war die Lebensgefährtin, die Freundin. Es gab nie Zweifel daran, sie für jemand anderen zu verlassen. Er hat sie nicht lange überlebt. Susanne starb im Juli, Beckett im Dezember. Sie hatte ihr ein eigenes Leben. Sie war eine Pianistin. A concert pianistin, but she played a lot. For herself. Sie liebte Musik. Die Dichterin Anne Attic und ihr Mann, der Maler A. Victor Arica. Hat sie in 38 getroffen. But she was a very brave woman. Sie ging nicht aus. Sie hat es nicht mitgemacht, nicht? Sie konnte nicht. Und sie hat nicht gerne gehabt, dass er nach Hause so spät kommt. Obwohl wir nichts Schlechtes gemacht haben, so zu reden. But 6 in the morning and 7 in the morning, that's difficult for she wasn't happy. To accept that. He was very magnetic as a personality. Er hatte eine magnetische Ausstrahlung, besonders auf Frauen. I mean, the impact he had when he walked into a room on women was quite remarkable. Ich beugte mich über sie, damit sie im Schatten wären, und sie öffneten sich, ließen mich ein. Ich sank auf sie nieder, mein Gesicht in ihren Brüsten und meine Hand auf ihr. Wir lagen da, ohne uns zu bewegen, aber unter uns bewegte sich alles und bewegte uns sachte auf und nieder. Terrific force, but a very gentle force. Eine große, aber sanfte Kraft. Walking about in a park, say in Berlin or in London. Spazierte man durch einen Park. It was incredible. Es war erstaunlich. All little animals would come, all little rabbits. Umringten ihn plötzlich Hasen, Vögel und Kinder. And the little shrews in the tear garden would come up. And the birds. And children as well. Quand tout d'un coup ça démarrait à 6 heures du soir au Select ou à la Closerie des Lilas, begann der frühe Abend im Bistro ohne nennenswerte Pannen, dann konnte es später sehr ausgelassen werden. En forme, ça devenait très drôle. There were a number of lovers. I lost count. Den Überblick über die Freundinnen hatte er verloren. Was it the love of your life? Of course. Es ist ist jedoch wahrhaftig am einfachsten, mich als unbeweglich in der Mitte dieses Orts anzusehen, wie auch immer seine Form und Ausdehnung sein mögen. Es ist mir wahrscheinlich auch am angenehmsten. Kurzum, augenscheinlich keinerlei Veränderung, seit ich hier bin. Unordnung der Lichter, vielleicht eine Täuschung. Jede Veränderung zu fürchten. Unbegreifliche Unruhe. Dass ich nicht stocktaub bin, geht klar aus den Geräuschen hervor, die mich erreichen. Denn wenn die Stille hier fast absolut ist, so ist sie nicht vollkommen. J'associe, à tort ou à raison, mon mariage avec la mort de mon père dans le temps. Ich bringe meine Heirat, zu Recht oder zu Unrecht, zeitlich in Zusammenhang mit dem Tod meines Vaters. Qu'il existe d'autres liens sur d'autres plans entre ces deux affaires, c'est possible. Es fällt mir schon schwer zu sagen, was ich zu wissen glaube. Je suis parti le matin et je suis rentré le soir. Ich bin vor nicht sehr langer Zeit zum Grab meines Vaters gegangen, das weiß ich. Und ich habe das Datum seines Ablebens abgelesen, nur das seines Ablebens. Denn das seiner Geburt war mir einerlei an jenem Tag. Ich persönlich habe nichts gegen Friedhöfe, ich gehe da recht gern spazieren. Lieber da als anderswo, glaube ich, wenn ich schon ausgehen muss. Der Geruch der Leichen, den ich unverkennbar unter dem des Grases und des Mutterbodens herausrieche, ist mir nicht unangenehm. Etwas süßlich vielleicht und zu kopfsteigend, aber wie viel erträglicher als der Geruch der Lebenden, der Achselhöhlen, der Füße, der Gesäße, der wachsigen Präputzien und der frustrierten Ovula. Mon Sandwich, ma Banane, je les mange avec plus d'appétit assis sur une tombe. Mein Butterbrot, um nicht von meiner Banane zu sprechen, verzehre ich mit mehr Appetit, wenn ich auf einem Grabe sitze und wenn ich pissen muss. Et si l'envie de pisser me prend? Und das muss ich oft, so habe ich die Wahl. J'ai le choix. Entweder irre ich die Hände auf dem Rücken zwischen den Steinen, den Geraden, den Schiefen und den Liegenden herum und halte eine Inschriftenlese. Si j'y qui y échappe tant, qu'il n'en échappe que maintenant. Meine habe ich vor langer Zeit schon verfasst und ich bin immer noch damit zufrieden. Ziemlich zufrieden. Meine anderen Schriften sind doch nicht ganz trocken, da ekeln sie mich schon an. Aber meine Grabschrift gefällt mir immer noch. Hier ruht der vor ihm geflohen bis zuletzt. So, dass es ihn nicht früher geflohen als jetzt. Es ist eine überzählige Silbe in dem zweiten und letzten Vers. Aber das macht nichts, meiner Meinung nach. Man wird mir mehr als das verzeihen, wenn ich nicht mehr da sein werde. Gar nichts, das wird, war nichts. Viel war nichts. Gar nichts. I knew all about my Uncle Sam and living in Paris, and he did come over occasionally. He was that uncle who lived in France. Er war der Onkel, der in Paris lebte. My name is Edward Beckett. I'm a musician, flute player. Edward Beckett, Flötist, Neffe und Erbe von Samuel Beckett. Samuel Beckett's nephew and executor. He was very good to be with. You know, of course he had silent moments, so did I. He was not a man to chatter on just to fill Sie verachteten beide unnötiges Gerede. Gab es nichts zu sagen, schwiegen sie auf langen, wortlosen Spaziergängen. We walked a lot together and we didn't talk much. The Japanese, of course, they're used to silence and the little suggests. Die Japaner sind an Schweigen gewöhnt. That less means more. Und daran, dass weniger mehr bedeutet. The fascination with human feeling, but Becketts Interesse galt den Gefühlen, ohne sie erklären zu wollen. Beckett was very much aware that he saw no trace of system. Er sah auch kein System in der Welt. So his work, I quote him, Zitat: My work strives above all to avoid definition. Mein Werk vermeidet Definition. That gives it a universal quality. Es wird deshalb auf der ganzen Welt verstanden. I loved him. I mean, I loved him. I mean, loved him with great warmth. And not, I mean, people saw he was so stern. Beckett fanden viele schwierig. So schweigsam. We used to walk down the Boulevard Saint. He'd hold my hand, or I would link my arm through his. Very warm and friendly, and absolutely. But people found him very difficult. I don't know why. Didn't want to talk. Well, as you can hear, as I chattered away 10 to the dozen, I think Sam used to sit back with a smile on his face. He always had this lovely smile on his face. Sie sprach drauf los, während er dabei schweigen konnte. Das mochte er, auch dass sie nie Fragen zu seinen Stücken stellte. I just talk non-stop, and I think he found that quite. And I never ever asked him what his work was about, what his plays are about. I would jabber away. Nehmen wir also an, ich sei unbeweglich. Obgleich es nicht wichtig ist, ob ich unbeweglich bin oder rollend immerfort den Platz wechsle. In der Luft oder in Berührung mit anderen Oberflächen. Oder ob ich bald rolle, bald anhalte, da ich nichts spüre, weder Ruhe noch Wechsel. Nichts, was als Ausgangspunkt für eine Meinung in dieser Richtung dienen könnte. Was nicht so wichtig wäre, wenn ich einige Kenntnisse allgemeiner Art hätte und dazu meine Vernunft gebrauchen könnte. Aber ich fühle eben nichts. Ich weiß nichts. Und was das Denken angeht, so tue ich es gerade genug, um nicht zu schweigen. Man kann das nicht Denken nennen. Also nichts an. Weder, dass ich mich bewege, noch, dass ich mich nicht bewege. Das ist sicherer, dass es nicht wichtig ist. Und gehen wir zu Dingen über, die es sind. Welche? Diese Stimme, die spricht, die weiß, dass sie lügt, der gleichgültig ist, was sie sagt, die vielleicht so alt und so gedemütigt ist, um jemals endlich die Worte sagen zu können, die sie aufhören lassen. Die weiß, dass sie unnütz, sie vergeblich ist, die sich nicht zuhört, sondern dem Schweigen lauscht, welches sie bricht, von wo eines Tages vielleicht wieder der lange Seufzer von Ankunft und Abschied zu ihr dringt. Ist sie eine? Santa Cecilia! Santa Cecilia. Santa Cecilia. Je peux jouer mon morceau maintenant? Will I play my piece? Werde ich jetzt mein Stück spielen? Bitte? De la mettre au monde. It was not enough to drag her into the world. Es genügte nicht, sie in die Welt zu setzen. Sie muss auch Klavier spielen lernen. Maintenant, elle doit faire du piano. Now she must play the piano. Elle doit apprendre, elle va apprendre. Ça et monter à cheval. She must learn. Sie muss es lernen. She shall learn. Sie soll es lernen. Elle doit apprendre, elle va apprendre. Das and und riding. Ich werde keine Fragen mehr stellen. Es gibt keine Fragen mehr, ich kenne keine mehr. Sie bricht aus mir hervor, sie erfüllt mich. Sie schreit gegen meine Wände. Es ist nicht meine. Ich kann sie nicht anhalten. Ich kann sie nicht hindern, mich zu zerreißen, mich zu erschüttern, mich zu bestürmen. Es ist nicht meine. Ich habe keine. Ich habe keine Stimme und ich muss sprechen. Das ist alles, was ich weiß. Darum muss ich kreisen. Darüber muss ich sprechen. Mit dieser Stimme, die nicht meine ist, aber nur meine sein kann. Da es nur mich gibt oder wenn es andere gibt als mich, denen diese Stimme gehören könnte, so kommen sie nicht bis zu mir. Mehr sage ich nicht darüber. Ich werde mich nicht klarer ausdrücken. He had a beautiful voice, like a stream running. Beckett hatte eine wunderschöne Stimme, wie ein fließender Strom. With a very light, very beautiful Irish accent. Mit einem leichten, sehr schönen irischen Akzent. My mother never refused to see me. That day she never refused to receive me, for it was many a long day since she had seen anything at all. I shall try and speak calmly. We were so old, she and I. She had had me so young that we were like a couple of old cronies, sexless, unrelated, with the same memories, the same rancors, the same expectations. She never called me son. Fortunately, I couldn't have borne it. But Dan, I don't know why my name is not Dan. Dan was my father's name, perhaps. Yes, perhaps she took me for my father. I took her for my mother, and she took me for my father. Dan, do you remember the day I saved the swallow? Dan, do you remember the day you buried the ring? I remembered. I mean, I knew more or less what she was talking about. I'm now talking with an English accent. I'm now saying, three blind mice, see how they run. And I'm now talking, three blind mice, see how they run. They weren't a little da-da-da. He had an Irish accent, he spoke like that. Perhaps I'm being a bit broader. But when I was doing Not I, and I said, look, Sam, do you want me to talk in receive speech, i.e., one morning as I was sitting, stitching by the open window, or do you want me to use some sort of accent? And he said, I don't know. I said, well, shall I use your accent, Sam? My accent? I haven't got an accent, Billy. And he had no idea he spoke in an Irish accent. And he wrote with an accent. Beckett hatte einen irischen Akzent, der ihm nicht bewusst war. And his music, for me, comes from his Irish accent. Obwohl seine Werke, seine Musik vom Irischen herkamen. Er schrieb, wie er sprach. You can't say it with received speech. Because he wrote, as he thought, without an accent. But in fact, Sam spoke like this. I don't know whether you can tell the difference. But if I say, three blind mice, see how they run. They all run out, they all run the carving knife, and blah, blah, blah. And three blind mice, see how... No, I haven't got an accent. I said, okay, well, let's leave it then. He didn't think he had an accent. God, her first thought was, oh, long after, sudden flash, she was being punished for her sins, a number of which then... I just did. As I was told, to the best of my ability. And it was in Not I, and it's just a word, dot, dot, dot, more words, dot, dot, dot, more words, dot, dot, dot. And all the dot, dot, dots were pauses. And I worked out, like, out into this world, tiny little thing, before its time, godforsaken hole, called. No matter, parents unknown, unheard of, he having vanished, thin air. And all those were dots in between all of these things. It went much faster than that. In Not I gibt es Punkte zwischen den Worten. Zwei, manchmal drei. Sie bezeichnen Pausen verschiedener Länge. Als Billy Whitelaw unter Becketts Regie probte, fragte sie ihn, ob sie eine Zwei-Punkt- oder Drei-Punkt-Pause machen sollte. No, that's a One-Dot-Pause. You're all right. One-Dot. Not I went out into this world. Tiny little thing before its time. God forsake, no. Called. No matter, parents unknown, unheard of, he having vanished, thin air, no sooner buttoned up his breeches, she similarly, 8 months later, almost at the tick, so no love, spared that, no love such as normally vented on the speechless infant in the home, no, nor indeed for that matter, any of any kind, no love of any kind, at any subsequent stage, so, typical affair, nothing of any note till coming up to 60 when, what, 70, God, coming up to 70 when, wandering in a field, looking aimlessly for cowslips to make a ball, a few steps then stop, stare into space, then on, a few more, stop and stare again, so on, drifting around, when suddenly, gradually, all went out, all that early April morning light, and she found herself in the... What? Who? No! She! Ihr seid auf der Jagd, wenn ich das kann. Macht euch weg und lebt und lebt. Wenn es kein Bruder war, was leben kommt, von ab und zu zu euch gehen. Lies alles, was alles nicht zu euch liebt. Lies alles, was nicht ändert. Es kommt das Wort. Man spricht von Worten. Ich habe noch welche. Man muss es glauben. In dieser Epoche zu meiner Verfügung. Ein einziges genügt. Aha, das heißt Mama. Unmöglich mit offenem Mund. Es kommt sofort oder in Extremis oder zwischen den beiden. Da ist Platz genug. Aha, das heißt Mama. Oder etwas anderes. Ein anderes Geräusch. Ganz leise, das etwas anderes heißt. Ganz gleich, welches das Erste, das kommt, um mir wieder meinen Rang zu verleihen. Was zuerst? Zuerst trinken. Ich lege mich auf den Bauch. Das dauert einen guten Moment. Ich dauere damit einen Moment. Der Mund öffnet sich endlich. Die Zunge kommt raus, geht in den Dreck. Es dauert einen guten Moment. Es sind gute Momente, vielleicht die besten. Wie soll man wählen? Das Gesicht im Dreck, der Mund offen. Der Dreck im Mund, der Durst, der sich verliert. Die wiedereroberte Menschheit. Manchmal in dieser Lage ein schönes Bild. Schön, ich meine wegen der Bewegung der Farbe, der Farben blau und weiß, der Wolken im Wind, gerade an jedem Tage unterm Dreck. Ein schönes Bild. Ich werde es beschreiben. Es wird beschrieben werden. Hör, wie sie hingehen, die Wörter. Zu den Wörtern, wortlos. Écoute-les, s'ajouter, les mots, au mot. Schritt zu Schritten, hin und hin. Wenn Sie wissen wollen, wie er geschaut hat. Er hat ein Bild angeschaut, sehr lange. Fast 20 Minuten. Ohne zu reden. Nichts. Mit Worten erzählt man nur sich selbst. Sogar die Lexikographen stellen sich bloß. Und noch im Beichtstuhl verrät man sich. Das ist es. Und er hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Oder er zeigte mit dem Finger zu einem Punkt, der wichtig ist. Dann gehen wir zum nächsten. Könnte man das Schamgefühl nicht anderswo verletzen als eben auf diesen Flächen, die fast immer mit Liebe und mit Sorgfalt gemalt wurden und die Selbstgeständnisse sind? Offenbar nicht. When you use words, you are always risk lying. Worte können lügen. Sie beschreiben keine wahre Wirklichkeit. Come up to the truth of reality, the truth of being. And Beckett's work seems to me a search for the essential of being. Beckett war auf der Suche nach dem wesentlichen Kern des Seins in Wort und Bild. Interest in not just his words, but in his images. Widernatürliche Kopulationen sind bei den Freunden des Schönen und Raren sehr beliebt. Vor solcher Lebensart kann man sich nur verbeugen. And the images themselves are never defined. He never tells you why Winnie is buried up to her waist and then up to her neck in the earth. He leaves you to work that out. Beckett faszinierte es, in einem einzigen Bild unser Sein einzufangen, was es bedeutet zu sein. So you could actually encapsulate into a single image something that told one about. Oder um es mit einem seiner Werke zu sagen, wie es ist. Quote one of his books, how it is, comment c'est. Das fertige, nagelneue Bild ist so, wie es ist, sinnlos. Dennoch ist es nur ein Bild. Es lebt vorerst nur aus den Linien und Farben, hat sich allein seinem Urheber erschlossen. Man stelle sich die Situation vor. Es wartet darauf, dass man es da herausholt. Es wartet auf die Augen, die es jahrhundertelang, denn es ist ein Bild mit Zukunft, mit Leben befrachten. Es schwärzen werden mit dem einzigen Leben, das zählt, das der Zweifüßer ohne Federn. Sometimes our daughters came in, and they couldn't stand it. They couldn't stand the intensity. It was too much. It frightened them sometimes. Musik wurde so intensiv gehört, dass die Töchter erschraken. They couldn't stand seeing their parents sitting with their eyes closed like this. Die Eltern mit festgeschlossenen Augen da sitzen zu sehen. It went over to them. Kein Mucks, wenn man Musik hört. Schauen Sie, wenn man etwas an sich anhört, man ist dort, nicht hier. Für mich Geschichte zum Beispiel. Ich sehr mag auch Kunstgeschichte. Ich bin dort, ich bin nicht hier. Ich bin nicht im 20., 21. Jahrhundert. Ich bin im 17. Und ich spüre es und ich fühle es, ich erlebe es. Und mit der Musik ist es dasselbe. Sam's work is music. Sam's work is music. Beckets Worte sind Musik. Und nicht einfach zu verstehen. You stick three people in a jar and they talk. Man steckt drei Menschen in Töpfe und lässt sie reden. Mound of earth is the head sticking out. Einen anderen in einen Erdhaufen, wo nur der Kopf herausguckt. Oder man sieht eine schwarze Bühne mit nur einem Mund. They didn't think of it as like art, because Sam was like a mixture of painting, music and words. You know? Viele dachten, das ist keine Kunst. Dabei war es eine Mischung aus Malerei, Musik und Worten. The rhythm of what Sam has written, what it means, is neither here nor there to me. Das Wichtigste war, den richtigen Rhythmus zu finden, um Beckets Texte spielen zu können. Was sie bedeuten, das sollen andere herausfinden. I'm not interested in what it means, to be honest. I'm really not. Aren't I lucky that he didn't leave? He became my best friend and my colleague, you know. When you are looking at something or listening to something, you are both free to associate and to take it as suggesting more than is being said. Wenn man sich etwas ansieht oder anhört, ist man frei zu assoziieren. The modern artists whom he loved were the artists of the unsaid. The ones who are not explicit. Die modernen Künstler, die Beckett interessierten, waren nicht die des Expliziten, sondern die, die etwas andeuteten. And of course, music was that entry to the world of spirit. Musik verband er mit dem Geist. Sie ermöglichte den Zugang zu dieser Welt, die nichts erzählt, nur andeutet. Das erlebte er in der Malerei und der Musik. Sein Ziel im Schreiben, nicht alles auszudrücken. That is his aspiration, not to say everything. And that's why he's lasting. We start with music and we ended with music. Yeah, immer. Also, like an hors d'oeuvre and dessert. Yeah, now you speak about it. No, that's... Yes, you go ahead. No, you do it very well, so I'm going. No, I don't. Better than me. He would come in, we would have a drink. What do we listen to? Beckett kam herein, bekam einen Drink und fragte, was werden wir heute Abend hören? Musik wurde vor und nach dem Essen gehört. The one that was never failed, never was Schubert. And later Haydn. Haydn became more and more important. Very important. Because it's very full and reduced and full at the same time, Haydn. Isn't that true? Well, certainly, Haydn, there's no... Everything comes out of Haydn. Beethoven comes out of Haydn. And Mozart too. The influence on Mozart is incredible. And yet stripped away, and he loved Haydn. Er spielte auf diesem Klavier tausende Male. Were Haydn sonatas, and he was a very good pianist. Er war ein sehr guter Pianist. Very good player. He played Schubert, and when he played Beethoven, it was romantic. When he played Chopin, it was romantic. He had this very, very fine ear. Hatte ein äußerst feines Gehör. Switched on for art. It was nicht nur für Musik. For everything. Eine besonders sensible Wahrnehmung. He was seeing 10,000 things about them that you were not seeing yourself. Als elende, vergebliche Wörter des elenden alten Geistes habe ich die Liebe erfunden, die Musik, den Duft der blühenden wilden Johannisbeeren, um mir zu entgehen. Ich werde auch keine Pausen mehr machen. Kann ich denn nichts von allem bewahren, was meine armen Gedanken getragen, was unter meinen Worten gebeugt, während ich mich verbarg? Ich bin eine große, sprechende Kugel, sprechend von Dingen, die es nicht gibt oder die es vielleicht gibt, Unmögliches zu wissen. Wenn ich weggehe, weiß ich nicht. Und wenn ich ankomme, weiß ich nicht. Und während ich hier bin, weiß ich nicht, ob es Tag ist oder Nacht. Sie sind nicht immer so gewesen. Was ist Ihnen widerfahren? Die Weiber? Das Spiel? Gott? Ich bin immer so gewesen. Ach was? Ich bin immer so gewesen. Zusammengekauert im Dunkel, eine alte Schnulze fiedelnd in alle Winde. Wir haben doch unsere Frauen gehabt, ne? Sie, die ihre, die sie an der Hand führte, und ich, die meine, die mich abends aus dem Rollstuhl hob und mich morgens wieder hineinsetzte und mich bis an die Straßenecke schob, wenn ich durchdrehte, ne? Gelähmt? Armer Kerl. Nur ein Problem, die Kehrtwendung. Oft war mir, wenn ich mich abmühte, als ginge es schneller, wenn ich geradeaus führe, rund um die Erde. Bis ich eines Tages begriff, dass ich rückwärts heimfahren konnte. Pause. Zum Beispiel, ich bin bei A. Er rollt ein wenig vor, hält an. Ich stoße vor nach B. Er rollt ein wenig rückwärts. Und ich kehre zurück nach A. Mit Schwung. Die gerade Linie, der leere Raum. Pause. Fange ich an, sie zu rühren? Manchmal höre ich Schritte, Stimmen. Ich sage mir, sie kehren zurück, um zu versuchen, hier wieder Fuß zu fassen. Um etwas zu suchen, was sie vergessen hatten. Oder einen zu suchen, den sie verlassen hatten. Zurückkehren. Wer möchte hierher zurückkehren? Pause. Und Sie haben nicht gerufen? Pause. Geschrien? Pause. Nie? Haben Sie nichts gemerkt? Och, wissen Sie, ich und merken. In meinem Schlupfwinkel sitze ich im Dunkeln 23 Stunden pro Tag. Was soll ich da merken? Glauben Sie, wir würden zusammenpassen, dass Sie mich nun allmählich kennenlernen? Büchsenrindfleisch, sagten Sie? Apropos, wovon leben Sie die ganze Zeit? Sie müssen ausgehungert sein. Es liegt immer etwas herum. Essbares? Manchmal. Warum hören Sie nicht einfach auf zu leben? Im Großen und Ganzen habe ich Glück. Neulich stolperte ich über einen Sack Nüsse. Nicht möglich. Ein Säckchen voller Nüsse mitten auf dem Weg. Ja, mag sein. Aber warum hören Sie nicht auf zu leben? Ach, ich habe schon daran gedacht. Aber Sie tun es nicht. Ich bin nicht unglücklich genug. Das war immer mein Unglück. Unglücklich, aber nicht genug. Aber Sie müssten es jeden Tag etwas mehr sein. Ich bin es nicht genug! The war years and the experiences of the war profoundly changed. Die Kriegsjahre veränderten Beckett grundlegend. Als Sportler war er es gewohnt, Risiken auf sich zu nehmen. Was prepared to not stand by and see his Jewish friends taken off to concentration camp. Er wollte nicht zusehen, wie seine jüdischen Freunde deportiert wurden, sondern etwas dagegen unternehmen und riskierte sein Leben. Beckett, der Intellektuelle, war auch ein Mann des Handelns. Er wurde für den britischen Geheimdienst in der Resistance tätig. Suzanne war in dieser selben Zelle, beide waren. Er hat für die Resistance, für England auf der Maschine geschrieben, Berichte und so weiter. Und sie ging auf den Boulevard Saint-Germain zu jemandem, um etwas auszurichten. Und die Concierge hatte gesagt, oui, oui, le la, monte. Und wer geöffnet hat, war die Gestapo. Inzwischen ist sie zurückgekommen, ihm genommen, abgeholt und weggelaufen. Im selben Abend. Because he would never have survived Mauthausen concentration camp. Das KZ Mauthausen hätte er nie überlebt. When he escaped from the Gestapo, and went off to live in Roussillon. Sie flüchteten nach Roussillon in Südfrankreich. Rural life, working on a farm, is directly reflected in this novel. Die Erfahrungen auf dem Land zu leben und zu arbeiten haben unter anderem Eingang in seinen Roman Mellon stirbt gefunden. Deeply imbued with things that he had lived. Once he'd discovered that whole zone of being. Als er sich Themen zu widmen begann, die andere Schriftsteller wenig beachteten und unbrauchbar fanden, Ignoranz, Unfähigkeit, Nichtwissen, im Gegensatz zu ich kann, ich weiß, begann er über sein Innerstes zu schreiben. Das ist die große Veränderung nach dem Krieg, darüber zu schreiben, was er fühlt und was er nicht weiß. Ungewöhnliche Stille heute Abend. Ich horche und höre keinen Laut. There is an experience which is written about as if it happened in Kratzlau's tape. The vision at last. Im Stück Das letzte Band wird ein Ereignis beschrieben, als wäre es genau so geschehen. Die Erkenntnis. Spirituell ein Jahr tiefer Schwermut und Not. Bis zu jener denkwürdigen Nacht im März, am Ende der Mole, im heulenden Wind. A revelation. In Wirklichkeit kam Beckett diese Erkenntnis über einen längeren Zeitraum als im Stück dargestellt. Es kam durch die Erfahrungen während und nach dem Krieg. Ich werde es nie vergessen, als mir plötzlich alles klar wurde. Es kam auch durch seine Psychoanalyse von 1933 bis 1935. Die Erleuchtung, endlich. Beckett, der ist so stark vom Selbst ausgegangen, aus seiner eigenen Existenz heraus. Es geht ja um das Dunkle und das Licht und wie weit lässt man das Dunkle zu und wie weit traut man sich, das Dunkle zuzulassen. Das Unbewusste, die Komplexe, eigene Figuren werden in einem. Und das heißt, Beckett hat sich getraut, in diesem Aha-Erlebnis dann von da an sich zu sich selber zu bekennen. Er hat sich ja auch nicht wegtherapieren lassen irgendwo, sondern ganz platt gesagt, er hat dann mit seinen Macken gelebt und hat daraus Kapital geschlagen. Das meine ich heute Abend vor allem feststellen zu müssen. Im Hinblick auf den Tag, an dem mein Werk vollbracht und in meinem Gedächtnis vielleicht überhaupt kein Platz mehr für das Wunder, für das Feuer ist, das es entzündete. After the war, they were really impoverished. Nach dem Krieg waren sie verarmt. Suzanne schneiderte und gab Musikunterricht. Beckett übersetzte. Er war bereit, für seine Kunst zu leiden. Man spürt in seinem Schreiben, dass er wusste, was Leiden bedeutete. Daraus entstand seine enorme Fähigkeit zum Mitleiden. The Nobel Prize was difficult for him because he didn't want it, but at the same time he didn't want to refuse it. That would have been, in his mind, would have been ungracious. Den Nobelpreis zu erhalten war sehr schwierig für ihn. Er wollte ihn nicht. Mochte ihn aber auch nicht ablehnen. Das Geld verschenkte er. Er had an immense power of capability of empathy. Immense. Was legendary. Legendary. I don't know how it came to him. Sein Mitgefühl war nahezu legendär. Das ist zu viel. Das war etwas zu viel. He was a very good Christian without being religious. Er war ein guter Christ, ohne religiös zu sein. What all religions esteem in a man. His generosity was legendary. The greatest example is when he knew when people were asking for money who didn't really need it. Seine Großzügigkeit wurde manchmal ausgenutzt. Beckett gab trotzdem. Er wagte es nicht, die Bitte abzulehnen. Vielleicht brauchten sie das Geld ja doch. Wollen Sie sagen, dass er ein Heiliger war? Würde ich sagen, ja. Ja, he was. I mean, he was, as one of the German actors put it, a saint who loved his beer at 11 and his whiskey at 5. Ein Heiliger, so meinte ein deutscher Schauspieler, der um 11 Uhr sein Bier trank und seinen Whisky um 5. Bist du am Ende deiner Reisetage? Du kannst erst ruhen, wenn du dich durchgerungen. Mehr sage ich nicht. Und wahr ist, was ich sage. Kaum waren seine Worte ausgeklungen, als eine nahe Stimme rief: Vorher wirst du vielleicht zum Sitzen noch gezwungen. Beim Klange drehten wir uns hin und her. Da trat uns links ein großer Block entgegen, den weder ich vorher bemerkt noch er. Sein träges Wesen und sein kurzes Wort bewegten meinen Mund zum Lächeln leise. wie lag vor, sprach ich. Nicht mehr dauert fort mein Schmerz um dich. Warum stockt deine Reise an diesem Platz? Erwartest du Eskorte? Fielst du zurück in deine alte Weise? Und er, o Bruder, warum ziehen vom Orte? Mich ließe doch nicht zu der Qualgenuss der Engel Gottes, sitzend an der Pforte. Da sich der Himmel draußen drehen muss, so oft er sich im Leben mir gewendet, weil ich die guten Seufzer schob zum Schluss. Wenn wir Texte zitiert haben, war es in der Sprache des Textes. Viel Hölderlin, Goethe, auch englische Dichter und französische Dichter. Ich bin ein Zeichen deutungslos und habe den Namen der Freunde verloren. Nicht? Im Nemosine. Oder was er geliebt hat, Hölderlin. Hölderlin Spaziergang. Claudius, ja. Finster ist es. Ach, sehen Sie, ich habe vergessen. Finster ist es in des Todeskammer. Traurig ist es, wenn er sich bewegt und er aufhebt seinen schweren Hammer und die Stunde schlägt. Ganz kurz, ich habe ihm Psor gegeben, Bureau du Tabac. Und das hat ihm so gefallen, dass er Portugiesisch gelernt hat. Und nachdem er alle vier gelesen hat, hat er gesagt, eigentlich ist es nicht so gut. Had an extraordinary memory, a photographic memory for color, shape, particularly with paintings, but also with words. Beckett besaß ein fotografisches Gedächtnis für Formen, Farben und Worte. Man hat ihn Avantgardist gemacht. Das ist kein Avantgardist. Der Avantgarde hat keine Struktur. Der Avantgarde ist nur Neuigkeit. Man hat ihn immer da gezogen, dahin gezogen. Das hat er überhaupt nicht gerne gehabt, weil er lebte mit Dante. Mit Goethe, mit Hölderlin. James Joyce, Jean Racine, Heine, Hölderlin, Goethe, Schiller. Nicht mit Surrealismus. Wissen Sie, er konnte das nicht ausstehen, Surrealismus zum Beispiel. Warum? Weil für ihn Ästhetik und Ethik gingen zusammen. Alles, was man schreiben soll oder malen soll, musste wahr sein. It had to be true. Mhm. Ja, er wollte immer vom Anfang anfangen. Also, wenn er etwas in Englisch geschrieben hat, war das nächste Mal in Französisch. Und immer wieder anfangen. Nicht? Und er sagte, er muss ein Obstakel haben, ein Hindernis. Und das Wichtigste war das Hindernis. Sehen Sie mit Godot oder Fin de Partie, die wurden in Französisch geschrieben. Godot wurde in 48 in Französisch. Dann die drei Sachen, Molloy, Malon, L'Innommable, sind in Französisch. Dann kommt plötzlich etwas in Englischen, All That Fall, What, Englisch. Und dann kommt er wieder ins Französische. Aber Krapp's Last Tape ist Englisch. Als Kind stürzte sich Beckett gern von Tannenbäumen. Das kam sicherlich aus dem Bedürfnis, alles herausfordern zu wollen. Worte, die das Leben überleben. Ein Moment noch. Unterhaltet ihn. So he changed languages, of course. Beckett wechselte die Sprachen. Er schrieb Französisch, weil er dort schlichter und mit mehr Gefühl schreiben konnte. Zu beobachten in den Gedichten, die 1938 entstanden. In den Nachkriegsjahren mit Godot und den Romanen verfolgte er das weiter. And there, I think, he is fascinated by what you can do on stage. Fasziniert davon, was man auf einer Bühne machen kann. Reduzieren und dennoch bleibt etwas übrig. And I think that Endgame, for me, the real masterpiece is Endgame of Beckett. And it is a work that Endspiel ist für James Norton das Meisterwerk. Es entstand in einer Zeit, als Becketts Bruder im Sterben lag, im Warten auf das Ende. It's almost finished. Nicht einmal einen echten Hund. It will be almost finished. Das Ende ist schon im Anfang. Und doch macht man weiter. On ne se suicide pas, on ne dit pas oui à la dépression. On continue à se battre. Bei Beckett bringt man sich nicht um oder unterliegt der Depression. Je m'appelle Pierre Chabert, comédien à Paris. Der Schauspieler Pierre Chabert. C'est un courage absolument fou. Dans l'œuvre de Beckett, c'est comme ça, en tout cas, moi, que je la ressens. C'est une œuvre qui est sans arrêt en lutte pour continuer à exister, continuer à faire quelque weitermachen, chose de l'existence. Weiterleben, dire des mots. Worte c'est sagen. Une œuvre qui toujours affronte. Il n'y a pas de renoncement chez Beckett. You only got to look at the work to see how things were getting smaller and shorter and more concentrated and condensed. As his writing went on, and the last works, I mean, very, very short. Seine Werke wurden im Verlauf der Entwicklung immer kürzer, aber sie sind vollgepackt mit Inhalt. Like he's going down in between two lines that are slowly closing. Einmal hat er gesagt, sein Werk bewege sich wie zwischen zwei Linien, die sich einander immer mehr nähern. Und wenn sie sich eines Tages treffen, dann wie weiter? Fragte er sich. But he did go on. His maxim, aber seine Maxime lautete immer, ich kann nicht weitergehen, ich werde weitergehen. Heute ist es endlich soweit, sagte Mercier, dass wir nach Jahren des Zauderns zu einem unbekannten Ziel aufbrechen, von dem wir vielleicht nicht lebendig zurückkehren werden, sagte Mercier. Entgegen des Klischees über Beckett, er lachte oft und gerne. An seinen Texten kann man erkennen, dass er ein Skeptiker war und kein Optimist. Außerdem, sagte Mercier, müssen wir noch gewisse Dinge klarstellen, ehe es zu spät ist. Klarstellen? Eben, sagte Camille. Eben, das sagte ich, sagte Mercier. But I also see the funny side, and we were always laughing. There's always something to laugh about. Aber es gab immer etwas zu lachen. And we amused each other very much. I mean, we can only live because we filter so much out. Um überhaupt leben zu können, muss man vieles verdrängen. There was this gaping wound that couldn't ignore. Bei Beckett erkennt man diese offene Wunde, die nichts ignorieren konnte. All the time, and that gets through in the work. In seinem Gesamtwerk erkennbar ist sein tiefes Mitempfinden für die leidende Menschheit. Es gibt keine einfachen Lösungen. Die Stärke des Beckettschen Werkes liegt darin, dennoch immer weiterzumachen. Immer versucht, immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern. Beckett was feeling rather sad, low. Jean Martin had said to me, als Beckett einmal niedergeschlagen war, empfahl der Schauspieler Jean Martin, doch für ihn zu singen. Les sabots de laine étaient tout crottés, les trois capitaines l'auraient appelé Vilaine. And that cheered him up a bit, you see. And he sang for me, Abide with me, thus falls the eventide. I'll try to do it like Beckett. Lord with me abide. Help of the helpless, oh, abide with me. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar, meinte Beckett. Help of the helpless. Die Hilfe der Hilflosen. And he also sang. Beckett sang darauf für James Norton. And die Musik. He loved the Schubert. Ich Herz also, das spricht. Ich ganz allein, da ich nicht anders kann. Nein, ich bin stumm. Wie wäre es übrigens, wenn ich schwiege? Was würde mir geschehen? Schlimmeres als mir geschieht. Aber das sind ja schon wieder Fragen. Das ist typisch. Ich kenne keine Fragen und doch bricht mir alle Augenblicke eine aus dem Mund. Ich glaube zu wissen, was es ist. Der Diskurs soll nämlich nicht aufhören, dieser unnütze Diskurs, der mir nicht zustatten kommen wird, der mich dem Schweigen keine Silbe näher bringt. Aber ich bin auf der Hut. Ich werde nicht mehr darauf antworten. Ich werde nicht mehr so tun, als versuchte ich es. Gleich wird der Vorhang aufgehen. En attendant Godot, die Bühne nahezu leer, schwarz ausgeschlagen, hell die Rückwand. Beckett avait envoyé un message que Roger Blin avait lu. Beckett verfasste für eine erste öffentliche Lesung von Warten auf Godot 1952 einen Brief, den der Uraufführungsregisseur Roger Blin vorlas. Me demandez mes idées sur En attendant Godot et en même temps mes idées sur le théâtre. Sie fragen mich zu meinen Ideen über Godot und gleichzeitig zu meinen Gedanken zum Theater. Je n'ai pas d'idées sur le théâtre. Ich habe keine. Je n'y connais rien. Ich kenne mich dort nicht aus. Je n'y vais pas. Ich gehe nicht hin. Nichts zu machen. Ich glaube es bald auch. Ich habe mich lange gegen den Gedanken gewehrt. Ich sagte mir, Wladimir, sei vernünftig. Du hast noch nicht alles versucht. Je ne sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive à la lire avec attention. Ich weiß nicht mehr über das Stück als jeder aufmerksame Leser auch. Und ich nahm den Kampf wieder auf. Je ne sais pas plus sur les personnages da bist du also que ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qui leur arrive. Ich weiß nicht mehr über die Figuren als das, was sie sagen, tun und ihnen geschieht. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich dachte, du wärst weg für immer. Je ne sais pas qui est Godot. Ich auch. Je ne sais même pas, surtout pas, s'il existe. Wie sollen wir dieses Wiedersehen feiern? Ich weiß nicht, wer Godot ist. Vor allem weiß ich auch nicht, ob er existiert. Tout ce que j'ai pu savoir, je l'ai montré. Alles, was ich weiß, habe ich gezeigt. Lass dich umarmen! Wacht schon! Ce n'est pas beaucoup. Das ist nicht viel. Mais ça me suffit. Et largement. Bei mir genügt es. Darf man fragen, wo der Herr die Nacht verbracht hat? Seine Stücke sind absolut musikalisch strukturiert. Walter Asmus, in den 70er Jahren habe ich Samuel Beckett kennengelernt und war sein Assistent in Warten auf Godot. Er hat ganz bestimmte Tempi vorgegeben in seinen eigenen Inszenierungsarbeiten auch. Und man kann das auf Fotos ablesen, wo er wirklich wie ein Dirigent da steht. Es gibt eine sehr schnelle Passage, wo sich Estragon und Wladimir streiten, ziemlich am Anfang. Beckett saß fasziniert, entrückt wie ein großer Junge an der Rampe und folgte diesem Dialog und hatte ein diebisches Vergnügen. Das ist ein Bekannter. Ach was, ich bitte dich, wir kennen ihn kaum. Gewiss, wir kennen ihn nicht sehr gut, aber immerhin. Ich für meinen Teil würde ihn nicht wiedererkennen. Sie haben mich für ihn gehalten. En attendant Godot et fin de partie. Je m'appelle Jean Martin. Der Schauspieler Jean Martin, 83 Jahre alt, spielte in der Uraufführung von Warten auf Godot und Endspiel. Le personnage de Lucky est présent en scène beaucoup plus longtemps que le temps où il parle et en même temps il peut pas être complètement immobile et statique. J'ai été trouver une amie à moi qui était médecin, je lui ai dit écoutez voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ce personnage? Er spielte den Lucky auf Rat einer befreundeten Ärztin als Parkinson-Kranken. Et puis quand est venu le moment de parler, en étant lent à trouver mes mots et donner l'existence d'un travail public de pression à Batman. Avec ceux qui sont tentés, pourquoi mais on a le temps dans le tourment, dans les feux, dans les feux, les flammes, pour peu que ça dure encore un peu, et qui peut en douter, mettront à la fin le feu aux poutres, à savoir porteront l'enfer au lucide bleu par moment encore aujourd'hui, et calme, si calme, d'un calme tu pourrais être intermittent, n'en est pas moi le bienvenu, mais n'anticipons pas. J'ai un souvenir, on a fait une tournée en France, et un jour on est arrivé à Strasbourg, dans un endroit merveilleux qui n'était pas vraiment un théâtre. Bei einem Gastspiel in Straßburg gab es in dem Festsaal nur knarzende Stühle. Les gens, les spectateurs remuaient, ça faisait. C'était pas toujours très agréable. On a commencé à jouer la pièce et puis au bout de 20 minutes. Immer mehr Leute verließen während der Vorstellung den Zuschauerraum. Au bout de 20 minutes, c'est. Et puis, après l'entracte, il n'y avait plus qu'un tiers du public dans la salle. Nach der Pause befand sich nur noch ein Drittel der Zuschauer im Saal. Nach einer Weile wendet sich der Schauspieler Lucien Rimbourg zu den anderen und sagt, Freunde, keinen Grund mehr, sich anzustrengen. Der Letzte ist gerade gegangen. Godot! Godot! dormais. Pourquoi tu ne me laisses jamais dormir? Je me sentais seul. J'ai fait un rêve. Ne raconte pas. Je rêvais. Ne raconte pas. By comparison with the late work, Waiting for Godot is like a pantomime, vaudeville, a burlesque. It's full of im Vergleich zum Spätwerk ist Godot Varieté eine Burleske, wo viel passiert, in einem Stück, in dem vermeintlich nichts passiert. A concentration on a single image, a concern with fewer and fewer words. Beckets Entwicklung steuerte auf Verknappung und Verdichtung hin, auf Einzelbilder und immer weniger Worte. Es ist ironisch, dass einer der Wortgewaltigsten des letzten Jahrhunderts neben James Joyce eine solche Sprachskepsis besaß. Das Spätwerk, die Miniaturdramen wie Not I, Dritte und Rockabye gehören zu Beckets schönsten Werken. And Rockabye are some of the most beautiful of Beckett's work. Was die Augen an Gutem schlecht gesehen, die Finger Gutes durchgehen ließen, lass sie sich gut schließen, die Finger, die Lieder. Das Gute kommt prompt, besser wieder. Merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables avant la représentation, s'il vous plaît. Schwaches, diffuses Licht. Der Sprecher steht vom Zuschauerraum aus gesehen ein Stück von der Bühnenmitte entfernt, im Vordergrund links. Weißes Haar, weißes Nachthemd, weiße Socken. 2 Meter links von ihm, auf gleicher Höhe und in gleicher Größe, eine Petroleumlampe mit schwach erleuchteter, kopfgroßer Kugel. Rechts außen, gerade noch sichtbar auf gleicher Höhe, der weiße Fuß eines dürftigen Bettgestells. 10 Sekunden vergehen, ehe das Sprechen beginnt. Kahle Wand. So Nacht für Nacht. Auch Socken, Nachthemd. Fenster, Lampe. Tritt zurück an den Rand des Lichts und steht vor der kahlen Wand. Mit Bildern bedeckt einst. Bildern von, er hätte beinahe gesagt, von geliebten Wesen. Ohne Rahmen, ohne Glas. Mit Heftzwecken an die Wand gepinnt, in allen Größen und Formaten. Eins nach dem anderen entfernt, weg, zerrissen und weggeworfen, über den ganzen Fußboden verstreut. Nichts mehr an der Wand jetzt, außer den Heftzwecken. So steht er da vor der kahlen Wand. Wegsterbend. Nicht mehr und nicht weniger. Nein, weniger. Weniger zu sterben, immer weniger. Konnte sie einst alle nennen. Da war Vater, an dieser grauen, leeren Stelle. Da, Mutter, diese andere. Da beide zusammen, lächelnd am Hochzeitstag. Da alle drei. Dieser graue Fleck. Da, allein. Er, allein. Nicht jetzt. Vergessen. Alle längst weg, weg. Runtergerissen und zerfetzt. Über den ganzen Fußboden verstreut. All die, er hätte beinahe gesagt, geliebten Wesen. Steht da vor der Wand. Darüber hinaus starrend. Nichts, wo auch immer zu hören. Zimmer einst voller Geräusche, Rätselhaft woher? Immer weniger. Und leiser mit der Zeit. Mit den Nächten. Gar nicht jetzt. Nein, sowas wie gar nicht gibt es nicht. Festen Schritts, unverzüglich. Vorbei, vor sich. Ziellos, zügig. Ich habe ihn zum Flughafen gefahren. Können wir irgendwo einen Kaffee trinken gehen? Sagt er mir, ich habe hier während meines Aufenthalts im Hotel, abends habe ich immer kleine Gedichte geschrieben. Ich habe sie Mirlitonades genannt. Möchtest du, dass ich dir einige vorlese? Er holte ein Schulheft raus und fing an, mir seine kleinen Gedichte vorzulesen, nicht? Auf Französisch. Und er schaute mich dann immer prüfend an. Mein Französisch ist nicht so besonders gut. Ob ich ihm auch folgen konnte, nicht? Ob ich auch genau zuhört. Das war fantastisch. In diesem ganzen Wirbel saß er ganz versunken in seinem Parker und las mir Silbe für Silbe diese Gedichte. Sinnen. Ruhlos. Sans fin. Endlos. Ni trêve. Nichts hin. Aria. I think I can tell you something that I don't think I have ever said publicly before. It was in the PLM Hotel. Kurz bevor Beckett ins Altersheim kam, trafen sie sich im PLM-Hotel, wo Beckett alle seine Verabredungen abhielt. Ob er zurzeit etwas schreibe. Zwei Zeilen war die Antwort. Sie sagen sich, nichts mehr zu sagen. Beckett kam über diesen Anfang nicht hinaus. Das war sehr bezeichnend für ihn. Oft begann ein Spätwerk mit nur einem Satz. Es gibt nichts zu sagen, und doch wird gesprochen. Man muss Worte sagen, solange es welche gibt. Oder, um mit den Worten zu sprechen, die er für Avigdor Arika geschrieben hat, Spuren im Schweigen zu hinterlassen. Herr Beckett wohnte hier im Erdgeschoss. Sein Schreibtisch stand am Fenster, gegenüber einer efeuberankten Mauer. Er befand sich also mitten in der Pariser Vegetation. Ich bin der Letzte, der mit ihm gesprochen hat. Ich hörte seine Stimme, ich sagte immer, ça va pas, ça va. Non, non, ça va, ça va. Also sage ich mir, wirklich, je viens te voir. Non, non, non, ça va. Und seine Stimme war furchtbar. Dann hat er mir plötzlich gesagt, j'ai dit à Coulami, der Arzt, his Name war Coulami, le malade cool et le médecin nage. Non, le médecin nage et le malade cool. Habe ich mir gesagt, wenn er noch diesen Humor hat, ist er okay. Aber den nächsten Morgen kann ich am Boden seines Badezimmers gefunden. Durch die Tür in das Schweigen. Das muss es sein. Es ist zu spät. Es ist vielleicht zu spät. Es ist vielleicht schon geschehen. Wie sollte ich es wissen? Ich werde es nie wissen. Im Schweigen weiß man nicht. Es ist vielleicht die Tür. Ich bin vielleicht vor der Tür. Es würde mich wundern. Es ist vielleicht ich. Es war ich. Irgendwo war ich es. Ich kann aufbrechen. Die ganze Zeit bin ich gereist, ohne es zu wissen. Ich bin es nun vor der Tür. Welche Tür? Es ist nicht mehr eine andere. Was soll hier eine Tür? Es sind die letzten Worte. Die allerletzten. Erst aufstehen und an den Tisch geklammert dastehen. Dann sich wieder hinsetzen. Dann dann wieder aufstehen und wieder an den Tisch geklammert dastehen. La dernière fois où j'ai vu Sam, Sam vivait dans une petite maison de retraite à côté de son domicile. Un jour, je suis arrivé pour voir Sam et j'avais apporté une bouteille de Jameson. Jean-Martin brachte eine Flasche Jameson Whisky mit. Da lachte Beckett, öffnete ein Schränkchen und holte seine eigene Flasche heraus. Als Suzanne starb, rief Beckett an und sagte nur, sie ist tot. Dann gehen. Losgehen. What happened there? Can you tell me? Was dort geschah? Sie mag darüber nicht reden. And was the this is private, by the way. I'm not going to say anything about this to anybody. Das ist privat. Please. Zu schmerzhaft. He wouldn't have liked it talked about. Suzanne was too old to look after him at that stage. Suzanne war zu alt, um sich um ihn zu kümmern. Er wollte keinen Fremden im Haus haben und zog es vor, ins Pflegeheim zu gehen. Er mochte nichts Luxuriöses. Beckett hatte damit kein Problem. A problem. Nur die anderen. It was a problem for other people. Too terrible. They were always watching television, those older people. Furchtbar. Sitting there, absent, their eyes absent, watching television. Ohne die Füße zu sehen, losgehen. So langsam, dass nur der veränderte Ort ein Zeichen dafür war, dass er ging. Very sad. But es war traurig. He was happy to be there. Aber er war glücklich, dort zu sein und umsorgt zu werden. Suzanne lag krank zu Hause und brauchte Selbsthilfe. Sie starb ein halbes Jahr vor ihm. She couldn't help him. And in this home, at least they did things for him. That was horrible. It was horrible. Wie zu der Zeit, als er nur verschwand, um später an einem anderen Ort wieder zu erscheinen. Furchtbar. Das war genau wie ein Beckett-Spiel. Ja. Obviously, when somebody you love and found dying, it's and you know that. Wenn jemand stirbt und es selbst weiß, ist es immer traurig. Das ist nichts Außergewöhnliches. Exceptional, you know, that's life or death. Dann wieder nur verschwand, um wieder später wieder an einem anderen Ort wieder zu erscheinen. So immer wieder nur verschwand, um wieder später wieder an einem anderen Ort wieder zu erscheinen. Beckett se sentait pas mal là-bas. Ce qu'il voulait, il me l'a dit, mais bien insisté, c'est qu'il voulait ne dépendre de personne. Vor allem wollte er von niemandem abhängig sein. Einem anderen Ort, an dem Ort, wo er den Kopf auf den Händen am Tisch saß. Ich lerne wieder gehen, sagte er dann. 9 Schritte hin, 9 Schritte zurück. Und 9 Schritte hin, 9 Schritte zurück bezieht sich auf Tritte, Footfalls. Einem anderen Ort, an dem Ort, wo er den Kopf auf den Händen am Tisch saß. Demselben Ort und Tisch, wie zum Beispiel als Dali starb und ihn verließ. Wie auch als andere in die Reihe kamen, davor und danach. Have you seen him in his last year? No. Ob sie ihn im letzten Lebensjahr gesehen hat? Couldn't bear the thought of Jocelyn Herbert. She was a designer. And I said, I think I should go and see Sam. She said, no, no. He wouldn't want to see him. Er wollte nicht, dass man ihn so sieht. People who he was fond of like this. I have my memories of Sam, which are lovely and warm. Es bleibt die Erinnerung an ihn. Twinkle in those transparent, pale blue, the palest blue eyes you can imagine. Das Zwinkern in seinen Augen. We'll always miss him. Diese hellblauen Augen. Always miss him. My best friend. Wie auch, wenn andere an die Reihe kommen und ihn verlassen würden, bis auch er an die Reihe käme. Aber den nächsten Morgen hat man ihn am Boden seines Badezimmers gefunden. Und er war dann 17 Tage in Koma. Das ist es. Und weg. Im Krankenhaus. Bis am 22. Kopf auf den Händen, halb hoffend, wenn er wieder verschwand, dass er nicht wieder erscheinen werde, und halb fürchtend, dass nicht. Oder es sich nur fragend, oder nur wartend, darauf wartend zu sehen, ob oder ob nicht, ob er wieder allein gelassen würde oder nicht wieder, wartend auf nichts. Nein, keine Trambahnen mehr da, alle nicht mehr, schon lange damals, als du mich gewusst, um zu sehen, ob die Ruine noch da war, wo du dich versteckt bist als Kind das letzte Mal. Keine Trambahn mehr da, nur alten Schienen waren da. Man muss Worte sagen, solange es welche gibt. Man muss sie sagen, bis sie mich finden. Bis sie mir sagen, seltsame Mühe, seltsame Sünde. Man muss weitermachen, es ist vielleicht schon geschehen. Sie haben es mir vielleicht schon gesagt. Sie haben mich vielleicht bis an die Schwelle meiner Geschichte getragen, vor die Tür, die sich zu meiner Geschichte öffnet. Es würde mich wundern, wenn sie sich öffnet. Es wird ich sein, es wird das Schweigen sein, da wo ich bin. Ich weiß nicht, ich werde es nie wissen. Im Schweigen weiß man nicht. Man muss weitermachen. Ich werde weitermachen. Grey face, too pale blue, little body, heart beating, only upright. Blacked out, fallen open, four walls over backwards, true refuge, issueless. Never was but grey air, timeless, no sound. Vorhang. Extraordinary. Stille. Cessoir. Ein Hörstück von Andrea Markgraf und Jean-Claude Kuhner. Mit Zitaten aus Der Namenlose, Liebe und Lethe, Erste Liebe, Bruchstücke 1, Trötentöne, Warten auf Godot, Das letzte Band, Mercier und Camier, Aschenglut und anderen Texten von Samuel Beckett. Es sprachen Fritz Lichtenhahn, Tonio Arango, Klaus Herm und Friedhelm Tock. In den Übersetzungen Regina Lemnitz, Klaus-Stefan Rehfeld und Jean-Claude Kuhner. Dank an die Gesprächspartner Avictor Arica und Anne Attic, James Knowlson, Barbara Bray, Jean Martin, Billy Whitelaw, Edward Beckett, Walter Asmus und Pierre Chabert. Am Klavier Thomas Bechli. Ton und Technik Bernd Friebel und Hermann Leppich. Regieassistenz Julia Tieke. Regie Andrea Markgraf und Jean-Claude Kuhner. Das Projekt wurde unterstützt durch die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk sowie unter Beteiligung von National Radio ABC Sydney 2006.